the same. Humanity, but I'm not part of it. There is more than I can feel. More that is not real. Everything seems so, so the same. Humanity, but I'm not part of it. Ich bin der Menschenfresser. Menschenfleisch wird nicht zu lecker. Eine Art Feinschmecker, Speiskadaver in den Häcksler, yeah. Der Warlock oder Hexer, Teufel, Sanbeter, Ketzer. Nenn mich wie du willst, doch du wirst nie die Wahrheit sehen. Dort wo Himmel auf Hölle trifft, ließ ich meinen Körper zurück. Und nun suche ich in den Leichen nach meinem alten Ich. Hieroglyphen formen sich in einer unbekannten Schrift. Auf den Leichen, wo das Blut aus den Wunden austritt. Ich habe einen Geistesblitz, als wenn die Antwort vor mir liegt. Und ich greife danach, damit mir die Chance nicht entwischt. Vielleicht komm ich so zurück an den Ort meiner Geburt. Denn auf dem Endspurt kommt man zurück Richtung Anfang in einem Kreislauf. Gefangen wie Blutzirkulation. Doch stehst du in den Horizont. Gibt es außer diesen Spuren nichts mehr zu verwischen. Wenn's versuchen mir zu entwischen, werd ich sie aus dem Netzwerk fischen und wie ungeziefer vernichten. There is more than I can feel. That is not real, everything seems so, so the same. Humanity, but I'm not part of it. There is more than I can feel. More, that is not real, everything seems so, so the same. Humanity, but I'm not part of it. Ich hol das Schöne ein, von innen nach außen. Von deinem Reichtum kannst du dir auch kein Glück kaufen. Die Leute brauchen einen Strohhalm zum Festhalten. Ich brauch nur Leichen nach dem Menschen ausweiten. Leblos liegen sie vor mir, die Innereien inspizier ich mit der Lupe ganz genau. Denn ich suche etwas, das von alleine nicht auftaucht. Für mein Teufelsritual durch das Fleisch kribbelt sich der Stahl. Ich wiederhol die Prozedur über hunderte Mal, bis ich find, wonach ich such. Schwimm meine Hände in dem Blut vieler toter Menschen, Grausamkeit ohne Grenzen, yeah. Die Suche einzuschränken ist mir leider nicht gelungen. Was ich erblick, das bring ich um. Und ich schreie sie verstumm. Mentale Vergewaltigung durch die Stimmen in meinem Kopf, die mir die Befehle geben. Und ich suche reine Seelen, um sie zu beschmutzen. Für mich tot sind sie von Nutzen, denn da kann ich sie verschlingen, yeah. There is more than I can feel. More that is not real. Everything seems so, so the same. Humanity, but I'm not part of it. There is more than I can feel. More that is not real. Everything seems so, so the same. Humanity, but I'm not part.